obersten Sowjet hat sich um den Reformer Boris Jelzin eine Gruppe gesammelt, die, so heißt es, die Meinung der linksradikalen Teile der sowjetischen Öffentlichkeit wiedergebe. Aus Moskau dazu Hans-Peter Riese. Als der Wirtschaftswissenschaftler Gavril Popov während des Kongresses der Volksdeputierten in Moskau die Gründung einer eigenen Fraktion ankündigte, schlug ihm von einer Mehrheit der Abgeordneten offener Widerstand, ja sogar Hass entgegen. An diesem Wochenende, nur wenige Wochen nach seiner Ankündigung, ist es bereits soweit. 200 der 2250 Deputierten des Volkskongresses haben in Moskau zwei Tage lang über Inhalte und die Organisationsform einer Fraktion debattiert. Dabei ist deutlich geworden, dass zwar ein Bedürfnis nach Artikulation unabhängiger Meinungen und sogar der Organisation einer Gruppe besteht, dass man aber noch weit von einem Konzept entfernt ist. Während ein Delegierter in der Debatte sagte, man dürfe auch den Begriff Oppositioneller nicht scheuen, warnte der Vorsitzende des Nationalitätensowjets, der Zweiten Kammer des Obersten Sowjets, nämlich der Wissenschaftler Primakow, vor einer offenen Fraktionsbildung. Er empfahl dagegen, einen Club zu gründen und im Übrigen aktiv an der Arbeit des Parlaments teilzunehmen. Boris Jelzin, Initiator und politischer Kopf der nun sogenannten interregionalen Abgeordnetengruppe, sprach von dem linksradikalen Spektrum innerhalb der Wählerschaft, dessen Meinung sich in der Gruppe widerspiegeln solle. Jelzin hielt ein Grundsatzreferat, das aber bisher nicht veröffentlicht wurde. Dagegen berichtete die amtliche Nachrichtenagentur TASS ausführlich über die zweitägige Tagung und wies darauf hin, dass Staats- und Parteichef Gorbatschow verschiedene politische Meinungen als natürliche Sache bezeichnet hatte. Einige Debattenredner, insgesamt kamen 32 Deputierte zu Wort, sprachen sich gegen eine Organisationsstruktur mit Fraktionszwang aus, während andere gerade darin den Sinn der Gruppenbildung sehen wollten. Während der Deputierte Sergei Ryabchenko gegen eine zu bindende Auslegung der Gruppenplattform war, forderte sein Kollege Wladislav Schapowalenko, dass nur derjenige Mitglied einer Gruppe sein dürfe, der die Plattform vollständig verteidige. Boris Jelzin nahm in seinem Referat laut TASS eine Kompromisshaltung ein. Man müsse zwar eine politische Plattform formulieren, auf deren Basis sich die Gruppenmitglieder dann im Volkskongress und im Obersten Sowjet politisch verhalten sollten, aber auch anderen Parlamentariern solle die Teilnahme an der Arbeit der Gruppe und das Rederecht eingeräumt werden. Jelzin teilte auch mit, dass die Gruppe bereits über einen eigenen Etat und eine Zeitung verfüge, deren erste Nummer gerade herausgekommen sei. Die Hauptredner der Tagung scheinen aus dem Kreis der Moskauer Intellektuellen zu kommen, die sich auch schon während der Sitzung des Volkskongresses immer wieder zu Wort gemeldet hatten. Der Historiker Juri Afanasjew sagte, man wolle die sozialistische Idee nicht leugnen oder gar abschaffen, aber es sei nötig, sie nun in einem weiteren politischen und sozialen Zusammenhang neu zu überdenken. Sein Kollege Popov plädierte für einen sozialistischen Pluralismus und eine radikalere Reform, als sie bisher von der Parteiführung durchgesetzt worden sei. Die Gruppe will sich regelmäßig zu Tagungen in Moskau treffen und über ihre Diskussionen und Aktivitäten anschließend öffentlich berichten. Die nationalen Konflikte innerhalb Jugoslawiens haben auch in der Partei, im Bund der Kommunisten, ihre Spuren hinterlassen. Die Autonomiebestrebungen der Minderheiten des Vielvölkerstaates waren am Wochenende das Thema einer Sondersitzung im Zentralkomitee. Ob die Meinungsverschiedenheiten dabei offen ausgetragen wurden, das weiß Georg von Hübbenet in Belgrad. Nach jahrelanger Propagierung kontroverse Vorstellungen über die nationale Zukunft des Vielvölkerstaats Jugoslawien, die in letzten Monaten und Wochen dramatische Folgen im Alltag der Jugoslawen zeitigt, hat sich der Bund der jugoslawischen Kommunisten nun doch zu einer kritischen Bestandaufnahme der nationalen Beziehungen entschlossen, die heute begann und sicher morgen fortgesetzt wird. Diese Aussprache, die bereits am ersten Tage verschiedene Modelle der Zusammenarbeit der sechs Teilrepubliken sowohl im Bund der Kommunisten als auch im Staatswesen zutage treten ließ, steht zudem unter dem Druck der jüngsten Entwicklung in Osteuropa, wo doch nicht nur ideologische und politische Veränderungen von historischer Bedeutung wie etwa in Polen stattfinden, sondern auch wirtschaftliche Sonderwege etwa der baltischen Republiken im sowjetischen Staatsverband allmählich Realität werden. Dadurch erhielten jene Teilrepubliken in Jugoslawien die auch innerhalb des jugoslawischen Staatsverbandes ihren eigenen politischen wie ökonomischen Status fordern, wie etwa Slowenien starken Auftrieb. Diese Diskussion des Zentralkomitees der jugoslawischen Kommunisten findet außerdem vor dem Hintergrund einer Inflationsrate von fast 700% in den ersten 7 Monaten dieses Jahres statt. Diese Diskussion wird von einem Gespenst sozialer Unruhen überschattet. Es werden immer mehr angeblich hungrige Jugoslawen als Element der innenpolitischen Auseinandersetzung in die Politik eingebracht. Nicht ohne Grund wischt das Mitglied des Parteipräsidiums der Kroate Ivica Račan in seinem Eröffnungsreferat auf die Tatsache hin, dass die explosiven nationalen Beziehungen bereits zu einer gefährlichen politischen wie ideologischen Desintegration Jugoslawiens geführt hätten. Der Höhepunkt dieser nationalen Krise findet außerdem zu einem Zeitpunkt statt, erklärte Račan wörtlich, da auch die normalen Streitigkeiten und Interessenkonflikte, wie sie jeder Staat kennt, ausschließlich als nationale Fragen behandelt würden. Dem nationalen Konflikt liegen zugrunde tiefgreifende politische Rivalitäten der Führungen der 6 Teilrepubliken, ihr Streit um den Machterhalt, wie auch ihre Differenzen um die Formen der künftigen Zusammenarbeit. Dabei vollzieht sich die politische Polarisierung auf 2 Gebieten. Die Teilrepubliken Serbien und Slowenien ringen um die Ausformung der politischen Demokratie im Lande miteinander, während zwischen Serben und Kroaten die nationalen Unduldsamkeiten im Bereich der menschlichen Beziehungen auf der Basis der religiösen und somit kulturhistorischen Vergangenheit deutlich werden. Die Serben sind griechisch-orthodox und die Kroaten römisch-katholisch. Vor fast 11 Jahren gelang es Hanoi, die Banden der Roten Khmer, die Hunderttausende ihrer Landsleute ermordet hatten, aus der kambodschanischen Hauptstadt zu verjagen und ein Satrapenregime zu etablieren. Völlig vertreiben ließen sich die Truppen Pol Pots jedoch nicht. In einer Dreierkoalition mit dem im Pekinger Exil lebenden kambodschanischen Staatsoberhaupt Prinz Sihanouk sowie einer konservativ-nationalen Gruppe führen die Roten Khmer seither einen blutigen Bürgerkrieg gegen Phnom Penh. Dass den Krieg niemand gewinnen kann, das haben offenbar alle Beteiligten eingesehen. Nun soll verhandelt werden. Einer Lösung müssen aber nicht nur die Kambodschaner, sondern auch die Großmächte China, Sowjetunion und Vereinigte Staaten zustimmen. In Paris wurde heute eine große Kambodscha-Konferenz eröffnet. An ihr nehmen Ministerpräsident Hun Sen, Sihanouk sowie Vertreter der Roten Khmer und der Nationalisten teil. Darüber hinaus die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, die Staaten des südostasiatischen Bündnisses ASEAN und neben weiteren Vietnam und Japan. Wolfgang Kurzian hat den Auftakt beobachtet. Was hat Simbabwe, das bekanntlich im südlichen Afrika liegt, auf einer Indochina-Konferenz zu suchen? Die Antwort ergibt sich aus der Gigantomanie des internationalen Außenministertreffens über Kambodscha, das an diesem Nachmittag in Paris begann. Insgesamt 19 Delegationen sind vertreten, unter ihnen alle Mitglieder des Weltsicherheitsrates und der ASEAN-Staaten. Simbabwe vertritt die Gruppe der nicht paktgebundenen, der sogenannten neutralen Länder. Immerhin ist auch Kambodscha selbst repräsentiert, nachdem die Parteien des Landes sich auf die Formel eine Delegation aus 4 Teilen geeinigt hatten. Die 4 Teile, das sind die von Vietnam abhängige Regierung in Phnom Penh des Ministerpräsidenten Hun Sen und die in einer Widerstandsallianz zusammengeschlossenen Gruppen Norodom Sihanouks, der Nationalisten Son Sens und der Roten Khmer unter Khieu Samphan. Hun Sen, der ursprünglich 2 kambodschanische Delegationen gefordert hatte, gab also nach, ein Zugeständnis, das nicht allzu schwer fiel, denn er wurde deswegen vom Premierminister hier offiziell empfangen, obwohl seine Regierung weder von den Vereinten Nationen noch von Frankreich anerkannt ist. So kann Kambodscha, eingeordnet in alphabetischer Reihenfolge, am großen Tisch Platz nehmen, der von Frankreich und Indonesien gemeinsam präsidiert wird. Im Vorfeld nutzten die Außenminister der USA und der Sowjetunion ihre frühzeitige Ankunft in Paris sinnvoll. Sie sind offenkundig auf dem besten Wege, einem Gipfeltreffen Bush-Gorbatschow den Boden zu bereiten. Zunächst im Moskauer Rat der Volksdeputierten und im sowjetischen Parlament, dem obersten Sowjet, formiert sich jetzt die radikale Opposition. 388 Abgeordnete um den Reformpolitiker Boris Jelzin haben sich am Wochenende zusammengeschlossen. Abgeordnete, denen der Reformkurs von Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow nicht schnell und nicht weit genug geht. Programmatisch fordert die Gruppe unter anderem die Abschaffung der führenden Rolle der KP in der Gesellschaft und die Zulassung einer parteiunabhängigen Presse. Staatliches Eigentum soll dezentralisiert und an die Werktätigen übergeben werden. Hören Sie dazu einen Bericht von Hans-Peter Riese aus Moskau. Einigkeit darüber, was man eigentlich im politischen System der UdSSR darstellen wolle, eine Opposition, eine Fraktion oder eine politische Gruppierung, konnte letztendlich nicht erzielt werden. Die überwiegende Mehrheit der Deputierten, die sich am Wochenende in Moskau zur Gründung einer interregionalen Gruppe getroffen haben, sind Mitglieder der Kommunistischen Partei. Sie verstehen sich eher als Avantgarde der Perestroika, denn als Opposition. Eine Minderheit würde den Begriff Opposition zwar akzeptieren, aber weniger gegenüber der Perestroika und ihren Repräsentanten als gegenüber denjenigen politischen Kräften, die die Reformen behindern oder sie gar rückgängig machen wollen. Nichts, was am Wochenende politisch diskutiert wurde, geht über das hinaus, was diese Abgeordneten bereits vor dem Volkskongress oder im Obersten Sowjet ausgeführt haben. Manches ist konsensfähig, anderes wie die Föderalisierung der UdSSR bisher noch nicht. Nichts hingegen wurde gefordert, das in krassem, unauflösbarem Widerspruch zu den Ideen der Perestroika stünde. Diese Fraktion ist auch nicht auf einen Machtwechsel in der Sowjetunion aus, sondern auf eine Radikalisierung des bestehenden politischen Kurses der Partei. Für Gorbatschow ist diese neue politische Gruppierung deshalb auch keine innenpolitische Gefahr. Im Gegenteil, er kann die Argumente, die ihm von Jelzin und seinen Mitstreitern geliefert werden, gut in seinem Kampf gegen die Bremser und politischen Gegner auf der Rechten gebrauchen. Und er nutzt sie bisher auch in diesem Sinne. Ein eigenes politisches Konzept haben die Abgeordneten um Jelzin nicht. Sie haben nur theoretische Vorstellungen darüber, wie der von Gorbatschow vorgelegte Entwurf der Perestroika radikalisiert werden müsste, um nach ihrer Meinung erfolgreicher zu sein. Jelzin selber hat indessen im Amt des Moskauer Stadtparteichefs am eigenen Leibe gespürt, was Gorbatschow offenbar von Anfang an wusste. Dass Politik nämlich aus Kompromissen besteht und gegen divergierende Interessen durchgesetzt werden muss. Dabei war Jelzin selber nicht eben erfolgreich. Heute lebt er von dem Mythos, von den Konservativen gestürzt worden zu sein, ohne sein Werk vollendet haben zu können. Aber die Gruppe, die sich nun um ihn formiert hat, repräsentiert ein großes intellektuelles Potenzial. Ihre führenden Köpfe sind Moskauer Intellektuelle, Vordenker der Reformen und kluge Analytiker. Dass sie nun mit einer politischen Stimme sprechen wollen, ist ein politischer Fortschritt. Allerdings nur dann, wenn diese Fraktion auch koalitionsfähig und koalitionsbereit ist. Sonst liefe sie Gefahr, ein Debattierclub zu werden, der weder Fraktion noch Opposition ist. Große Gruppen von sowjetischen Deutschen leben in der Zentralasiatischen Republik Kasachstan, wohin sie von Stalin vor und während des Zweiten Weltkrieges aus der Wolga-Region gewaltsam umgesiedelt wurden. Kaliningrad könnte eine passende Gegend für eine eigene sowjetisch-deutsche Republik sein, weil sie relativ unentwickelt und dünn besiedelt ist. Dies kommentiert die Financial Times. Peter Riese in Moskau. Boris Jelzin, der geschasste ehemalige Moskauer Parteichef, steht an der Spitze dieser Fraktion. Wie sehen die zentralen politischen Ideen der Fraktion aus? Ja, zunächst mal diese Gruppe, die da gegründet worden ist am Wochenende, ist eine Gruppe im Rahmen des Volkskongresses der UdSSR, also nicht des obersten Sowjets, nicht des Parlaments. Ihr gehören etwa knapp 400 Abgeordnete an und 90 davon sind gleichzeitig Abgeordnete des obersten Sowjets. Jelzin ist einer der fünf Präsiden dieser interregionalen Gruppe, wie sie sich selber nennt. Er ist also nicht Vorsitzender und das hat auch seinen guten Grund. Einer der Mitglieder der Gruppe sagte gestern, man wolle sich nicht um eine Symbolfigur scharen, sondern man wolle nach einem Programm sich orientieren. Dieses Programm ist am Wochenende ausführlich diskutiert, aber nicht verabschiedet worden. Und das zeigt die Schwierigkeiten dieser Gruppe, die nämlich keine eigentliche Opposition ist, sondern die Mehrheit der Abgeordneten sind gleichzeitig Mitglieder der Kommunistischen Partei. Sie unterstützen Gorbatschow, aber sie wünschen sich eine radikalere Reform, eine konsequentere Durchsetzung dessen, was hier Perestroika genannt wird. Diese Opposition oder diese scheinbare Opposition, sagen wir mal so, diese Reformbewegung ist natürlich breiter als nur Boris Jelzin. Boris Jelzin ist aber doch so eine Art Gegenspieler Gorbatschow, so schien es. Aber vielleicht, Herr Riese, es mag die Unkenntnis des Beobachters von außen sein, aber so wie die Bergarbeiterstreiks Gorbatschow geholfen haben, so scheint mir doch auch Jelzins Druck und der seiner Kollegen im obersten Sowjet und auch in der Deputiertenversammlung, das scheint mir doch in Gorbatschows Taktik zu passen, so als sei es abgesprochen. Ist das falsch? Nein, das ist hier nicht falsch. Auf jeden Fall ist es so, dass Gorbatschow geschickt genug ist, auch solche Argumente, wie sie von dieser Gruppe um Jelzin vorgetragen werden, im innerparteilichen Kampf gegen die Bürokraten und gegen die Bremser zu benutzen. Wenn Jelzin sagt, es handele sich um sozusagen die radikale Linke oder das radikale linke Spektrum unter den Wählern, so ist es nur zum Teil richtig. Er selber ist als Protestkandidat gewählt worden, aber er hat das Vertrauen der Bevölkerung und das nutzt Gorbatschow dadurch aus, dass er Jelzin andererseits einbindet, sowohl im Parlament als auch im Volkskongress. Jelzin ist ja gewählt worden als Abgeordneter ins Parlament und er spielt dort eine aktive Rolle. Nicht gegen Gorbatschow, sondern, wenn Sie so wollen, als alter Ego des Partei- und Staatschefs, der ja Rücksicht nehmen muss auf verschiedene Fraktionen in seiner Partei, während Jelzin so eine Art Radikal-Fundamentalismus betreiben kann. Kann man sagen, dass diese Fraktion, diese Gruppierung sozusagen parallel zu Gorbatschow sich vor allen Dingen die verkrusteten Funktionärstrukturen vornimmt? Ja, das kann man so sagen. Der eigentliche Kern dieser Gruppe übrigens, das sind Moskauer Intellektuelle, das sind die Leute aus den Thinktanks hier, aus den Denkfabriken der verschiedenen Institute in der sowjetischen Hauptstadt. Und die sind, soweit sie in den Volkskongress gewählt worden sind, schon bei der konstituierenden Sitzung als die Motoren der Diskussion aufgetreten. Und die finden sich nun wieder in dieser interregionalen Gruppierung um Jelzin. Zwei von ihnen, Afanasjew und Papov, sind mit im Präsidium. Und sie sind nicht nur Leute, die Jelzin zuarbeiten, sondern sie arbeiten auch für Gorbatschow. Und sie sind unabdingbar gleichsam als intellektuelle Avantgarde, als Vordenker der Perestroika. Wird es nun, Herr Riese, nach dieser Gründung, nach diesem Zusammenschluss der Gruppe auch bald andere Parteien als die kommunistischen geben? Nein, im Augenblick ist das nicht abzusehen. Diese Gruppe jedenfalls hat ausdrücklich erklärt, oder in der Diskussion ist ausdrücklich erklärt worden, dass sie sich nicht als Partei konstituieren will. Die meisten, wie gesagt, sind Mitglieder der Kommunistischen Partei. Es gibt natürlich Bestrebungen in der Sowjetunion der sogenannten nicht formalen Gruppen, die auch auf die Gründung regelrechter Parteien hinauslaufen. Beispielsweise in Moskau gibt es eine starke Bewegung von sich selbst sozialdemokratisch definierenden Gruppen, die gerne eine Partei gründen würden. Im Augenblick aber ist das sowohl gesetzlich als auch, was die politische Situation angeht, noch nicht reif. Kommentiert die Pravda das heute positiv oder sozusagen nur neutral? Nein, neutral. Die Pravda beschränkt sich heute auf die Wiedergabe einer allerdings ausführlichen TAF-Meldung über den Kongress und über diese, wie sie sich selber nennen, interregionalen Gruppen innerhalb des Volkskongresses. Mit eigenen Sprachen, einer eigenen Identität, in denen sich seit Glasnost und Perestroika auch der eigene Nationalstolz gegen den russischen Imperialismus offen Gehör verschafft. Einen wirtschaftlich eigenen, unabhängigen Weg von der Moskauer zentralen Wirtschaftsplanung wurde ihnen bereits zugesichert. Die baltischen Staaten gelten als das am weitesten fortgeschrittene Experimentierfeld des Reformers Gorbatschow. Wogegen schon seit rund 10 Tagen etwa in Estland zum Beispiel russische Arbeiter gegen den neuen estnischen Nationalismus auf die Straße gehen. Hermann Krause, Moskau-Korrespondent der ARD, bereist zurzeit die baltischen Staaten, ist jetzt in Estland. Sein Bericht aus der Hauptstadt Tallinn. Vor dem Haupteingang der Firma Pögelmann in Tallinn hängt ein schlichter Zettel, darauf handschriftlich vermerkt, der Streik ist beendet, es wird wieder gearbeitet. Vertreter des Streikkomitees verhandeln von nun an mit einer Regierungskommission. Igor Nikolajewitsch, Direktor des Elektrobetriebes, der über 3500 Arbeiter beschäftigt, bemüht sich, Normalität darzustellen. Der aus Sibirien stammende Russe leitet das Unternehmen, das mit zu den zahlreichen Unionsbetrieben in Estland zählt, seit 4 Jahren. Von weitem sichtbar, auf dem Haupt...